Und würde sich jemand retten, der nur Glied der katholischen Kirche ist, ihre Lehren aber nicht in die Tat umsetzt, wer nur ein Glied der Kirche ist, also getauft, der katholischen Kirche, aber ihre Lehren nicht in die Tat umsetzt, der ist ein totes Glied von ihr und würde sich deshalb nicht retten, weil für das Seelenheil eines Erwachsenen nicht nur die Taufe und der Glaube notwendig sind, sondern auch die dem Glauben entsprechenden Werke. Ja. Denn der Glaube allein ist eben nicht seligmachend, entgegen dem, was die Protestanten behaupten, der Luther. Der Glaube alleine, sola fides, könnte den Menschen retten, würde den Menschen retten. Weil eben alles nur in der Gnade Gottes liegt und die menschliche Mitwirkung geleugnet wird, weil die nach Luther die menschliche Natur verdorben ist und nicht nur angeknackst, verwundet, sondern ganz und gar verdorben. Der Mensch kann nur sündigen und irgendwie bedeckt Christus mit seiner Gnade die ganze Misere, deckt er zu, sieht davon ab, obwohl sich im Menschen nichts ändert. Das ist eben nicht die Wahrheit, sondern durch die Gnade ändert sich das Innerste der Menschenseele selber. Sie wird gerechtfertigt vor Gott, Tempel des Heiligen Geistes, Dreifaltigkeit wohnt in der Seele des Gerechten und er ist auch damit befähigt, gute Werke, verdienstliche Werke, nicht nur natürlich gute Werke, sondern auch übernatürlich verdienstliche Werke zu tun und auch im Gnadenstand zu wachsen. Wer aber die Lehren der Kirche nicht befolgt, sie nicht in den Tat umsetzt, der ist eben auch wieder nur ein totes Glied der Kirche. Weil die Taufe und der Glaube allein nicht notwendig sind, haben wir ganz am Anfang gesagt. Zum Christsein, zum Katholischsein, zur Mitgliedschaft der Kirche alles dazugehört.